Kapitel 2. 6. Juni. Constanze und Patrick erwarten Gäste. Gemeinsam bereiten beide das Abendessen vor. Es gibt Seehecht. Der Geruch erinnert mich an unseren Urlaub auf Mallorca. Ich sehe das Restaurant mit der wunderbaren Aussicht genau vor mir. Constanze, wollen wir dieses Jahr eine Woche auf Mallorca verbringen? Das wäre ein Traum. Es ist kurz vor 8. Alice ist gekommen. Schön, dass du da bist. Setzen wir uns ins Wohnzimmer und trinken einen Aperitif. Wir warten noch auf einen Gast. Du kennst ihn. Wenige Minuten später klingelt es an der Tür. Kriminalhauptkommissar Tauber betritt die Wohnung. Als er Alice sieht, wird er rot. Alice lächelt verlegen. Die Überraschung ist Constanze und Patrick gelungen. Der Fisch schmeckt köstlich. Der Weißwein hat die richtige Temperatur. Und? Fragt Richard Tauber. Wie fühlen Sie sich in Ihrer alten Heimat? Sehr wohl. Es ist wie früher. Selbst der Bäcker hat meinen Namen noch nicht vergessen. In Berlin ist alles fremd und anonym, antwortet Alice. Ich habe kaum Freunde. Ja, ich weiß. Nach dem Studium bist du nicht gern nach Berlin gegangen, sagt Constanze. Aber du hast beruflich Karriere gemacht. Du bist Abteilungsleiterin bei einer großen Versicherung und du verdienst sehr gut. Ach, weißt du, Constanze, Geld ist nicht alles. Manchmal möchte ich einen lieben Mann haben und mich um Kinder kümmern. Mit Männern habe ich kein Glück. Ihre Stimme wird leiser. Dabei lief alles bis vor 4 Wochen noch sehr gut. Alice hört auf zu sprechen. Tränen steigen in ihre Augen. Richard Tauber nimmt die Hand von Alice. Sie sind unter Freunden. Erzählen Sie, was geschehen ist.